Zum 28. Jahrestag der Gründung der DEVRK schickte der Generalsekretär des ZK der Laotischen Revolutionären Volkspartei und Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, Bunyang Worajit, am 5. September dem verehrten Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm. Darin betonte er, die guten traditionellen Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern haben sich auf einer neuen, höheren Etappe entwickelt, bringen den Völkern beider Länder, Laos und Korea, einen praktischen Nutzen und tragen zu Frieden, Stabilität und Entwicklung der Region und Welt bei. Darauf sei er stolz. Er wünsche von ganzem Herzen, dass Genosse Kim Jong-un gesund bleibe, weiterhin größeren und neuen Erfolg bei der erhabenen Arbeit erziele und bei der Erfüllung der Sache für die Verteidigung des Vaterlandes und den Aufbau des sozialistischen Staates und für die friedliche Wiedervereinigung Koreas das koreanische Volk zum weiteren neuen Sieg führe.